Erster im ersten Jahr von König Belsazar in Babylon hatte Daniel einen Traum, den er sofort aufschrieb, um die wichtigsten Punkte festzuhalten. Zweiter Daniel erzählte, dass er in der Nacht sah, wie die vier Winde des Himmels das große Meer heftig aufwühlten. Dritter aus dem aufgewühlten Meer stiegen vier riesige Tiere herauf, die alle ein unterschiedliches Aussehen hatten. Vierter das erste Tier sah aus wie ein Löwe mit Adlerflügeln, doch später wurden ihm die Flügel ausgerissen und es erhielt einen menschlichen Verstand. Fünfter danach erschien ein zweites Tier, das einem Bären ähnelte und drei Rippen im Maul hielt, während ihm befohlen wurde, viel Fleisch zu fressen. Sechster das dritte Tier glich einem Panther mit vier Flügeln und vier Köpfen, und diesem Wesen wurde große Macht übergeben. Siebter danach sah Daniel ein viertes, sehr schreckliches Tier mit eisernen Zähnen, das alles zermalmte und zehn Hörner an seinem Kopf hatte. Achter während er die Hörner betrachtete, wuchs ein kleines Horn zwischen ihnen, das Augen wie ein Mensch hatte und sehr stolze Worte sprach. Neunter Daniel sah weiter zu, bis Throne aufgestellt wurden und ein sehr alter Herrscher in schneeweißer Kleidung auf einem feurigen Thron Platz nahm. Zehnter ein Strom aus Feuer floss von ihm aus, während Millionen von Dienern vor ihm standen und das Gericht über die aufgeschlagenen Bücher begann. Elfter wegen der arroganten Worte des kleinen Horns wurde das vierte Tier schließlich getötet und sein Körper im Feuer vernichtet. Zwölfter den anderen Tieren wurde ihre Macht ebenfalls weggenommen, obwohl sie für eine bestimmte Zeit noch am Leben bleiben dürften. Dreizehnter in seiner Vision sah Daniel dann jemanden, der wie ein Mensch aussah und auf den Wolken des Himmels zu dem alten Herrscher kam. Vierzehnter diesem Menschen wurden ewige Macht und Ehre verliehen, so dass alle Völker ihm dienen müssen und sein Reich niemals zerstört wird. Fünfzehnter Daniel war über diese Visionen sehr beunruhigt, weil er die Bedeutung der Bilder in seinem Inneren nicht verstehen konnte. Sechzehnter deshalb ging er zu einem der Diener, die dort standen, und bat ihn um eine genaue Erklärung für all diese Ereignisse. Siebzehnter der Diener erklärte ihm, dass die vier großen Tiere vier Königreiche bedeuten, die nacheinander auf der Erde entstehen werden. Achtzehnter am Ende werden jedoch die Heiligen des höchsten Gottes die Herrschaft übernehmen und dieses Reich für immer behalten. Neunzehnter Daniel wollte mehr über das vierte Tier wissen, das mit seinen eisernen Zähnen und Bronzeklauen viel schrecklicher als die anderen Tiere war. Zwanzigster er fragte auch nach den zehn Hörnern und dem kleinen Horn, das drei andere verdrängte und mit seinen Augen und dem stolzen Mund größer wirkte. Einundzwanzigster er hatte nämlich beobachtet, wie dieses Horn Krieg gegen die Heiligen führte und sie für eine gewisse Zeit besiegte. Zweiundzwanzigster dies dauerte so lange, bis der alte Herrscher kam, um den Heiligen Recht zu verschaffen, damit sie endlich die Herrschaft antreten konnten. 23. Der Diener sagte, dass das vierte Reich die ganze Erde verschlingen und alles unter seinen Füßen zertreten werde. 24. Die zehn Hörner bedeuten, dass in diesem Reich zehn Könige regieren werden, bis ein anderer König kommt, der drei von ihnen besiegt. 25. Dieser König wird Gott beleidigen und die Heiligen unterdrücken, während er versucht, die Gesetze zu ändern, bis eine festgelegte Zeit vorüber ist. 26. Doch dann wird das Gericht tagen, um ihm seine Macht endgültig wegzunehmen und ihn für immer zu vernichten. 27. Danach wird die Macht über alle Reiche der Welt dem Volk Gottes gegeben, dessen Reich ewig bleibt und dem alle anderen Mächte dienen müssen. 28. Hier endet der Bericht, und obwohl Daniel über seine Gedanken sehr erschrocken war, behielt er die ganze Sache fest in seinem Gedächtnis.